Endlich angekommen, schnaufte er. Lange hätte er es auch nicht mehr ausgehalten. Sein Blick schweifte umher und erfasste die Umgebung. Alles war noch so, wie er es am Abend zuvor verlassen hatte. Selbst die wissenschaftlichen Magazine befanden sich noch auf der Ablage an der Wand. Hier könnte er Stunden zubringen, ohne gestört zu werden. Doch Michael hatte es eilig. 20 Minuten, murmelte er, eine verdammt kurze Zeit. Aber er war sich sicher, dass er es noch rechtzeitig zurückschaffen würde. Er öffnete die Knöpfe seiner Pyjamahose, ließ sie bis auf die Knöchel rutschen und setzte sich. Ein zufriedenes Grunzen entwich ihm, als sich die Schleusen in seinem Körper öffneten.